Das kremltreue russische Fernsehen zeigt eine Debatte mit vier Spitzenkandidaten von vier Oppositionsparteien. Ein gewagtes Experiment, könnte man meinen. Präsident Putin und seiner Partei Einiges Russland droht womöglich eine gehörige Abreibung. Doch weit gefehlt. Am Ende der Sendung steht die Opposition kaum besser da als die Regierung. Und dafür sorgt vor allem ein Kandidat, der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski. Er poltert in seiner gewohnt lauten und schrillen Art. Wir brauchen kostenlose Bildung. Wer wird denn sonst unterrichtet? Nur die Kinder von Kriminellen, Hochstaplern und Halunken? Wem werden sie am 18. September ihre Stimme geben? Uns oder anderen Parteien, die aus Oligarchen, Banditen, Verrätern oder Migranten bestehen? Neben Schirinowski stehen zwei ziemlich blasse Kandidaten, die inhaltlich kaum etwas vorzubringen haben. Immerhin poltert der Kandidat der nationalistischen Partei Vaterland fast genauso laut wie Schirinowski. Und dann kommt eine Frau zu Wort, die sich bemüht, konkrete Kritik an der russischen Regierung vorzutragen. Emilia Slabunova, die Vorsitzende der linksliberalen Partei Jabloko. Die Ausgaben für Bildung dürfen 5% des Bruttoinlandsprodukts nicht unterschreiten. Und die Regierung muss endlich dafür sorgen, dass nicht eine Region mehr Geld bekommt als die andere. Das ist Diskriminierung. Außerdem haben wir immer noch ein großes Problem mit Kindergartenplätzen, obwohl die Regierung versprochen hat, dass es 2016 keine langen Wartelisten mehr geben soll. Stattdessen haben sie Billionen Rubel für Militärausgaben verschwendet. Der Rechtspopulist Schirinowski greift die linksliberale Kandidatin immer wieder scharf an. Die Partei Jabloko lobt sich immer wieder selbst. Dabei sind sie nur da, um zu provozieren. Mit denen ist keine Zusammenarbeit möglich. Die wollen nur spalten. Als Emilia Slabunova am Ende der Sendung dazu aufruft, Jabloko zu wählen, fällt ihr Schirinowski ins Wort und ruft, Jabloko ist gegen die Krim. Der regierungskritische Journalist Alexander Nevzorow sieht in solchen Auftritten eine reine Inszenierung. In diesem Fall seien drei von vier Kandidaten Mitglieder einer Scheinopposition. Sie würden Putin niemals ernsthaft schaden wollen. Diese Leute sind Fleisch und Blut des Systems. Sie gehören zu absolut gehorsamen Parteien. Der Kreml hat ihnen grünes Licht gegeben und ihnen auch das Wort Opposition zugeteilt. Es kommt aber auch vor, dass sich der Fernsehmoderator bei einer Wahldebatte schützend vor die Regierung stellt. Zum Beispiel beim Auftritt von Michail Kasyanov, Spitzenkandidat der Parnass-Partei, des ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov. Kasyanov greift Putin direkt an. Erinnern Sie sich an Putin bei seiner großen Live-Bürgerfragestunde im Fernsehen? Ein Mann aus einer abgelegenen Provinz beschwert sich, dass er nicht Auto fahren kann, weil es keine ordentlichen Straßen bei ihm gibt. Putin antwortet, wozu brauchen Sie denn dann ein Auto, wenn es keine Straßen gibt? Laufen Sie doch. Der Moderator sagt, dass er sich an so eine Aussage nicht erinnern kann. Nach einer Werbepause legt er nach. Unsere Redaktion hat die Werbepause genutzt und nochmal nachgeguckt. So eine Aussage von Putin gab es nicht. Nur wenige Stunden später haben verschiedene Internetnutzer die Aussage doch gefunden und noch einmal extra ins Internet gestellt. Wenn es keine Straßen gibt, wozu brauchen Sie denn dann ein Auto? Wo wollen Sie denn hinfahren? Das ist doch nur eine Provokation, oder?